Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktive in der Kirche, wir möchten Ihnen Geistreich vorstellen. Geistreich ist die Praxisplattform der EKD im Internet. Geistreich hat sich zum Ziel gesetzt, Aktive in der Kirche zu vernetzen und gemeinsames Erfahrungswissen zu sammeln. Wenn Kirche wüsste, was Kirche weiß, dieser Seufzer oder diese Utopie sind für uns zu einer Herausforderung geworden. Wir möchten Ihnen die Möglichkeiten von Geistreich vorstellen. Geistreich hat drei Hauptbereiche. Ideenreich ist ein Forum für Fragen und Ideen. Erfahrungsreich ist eine Sammlung von Beispielen guter Praxis. Wissensreich ist ein Bereich, in dem ein gemeinsames Lexikon kirchlichen Erfahrungswissens entsteht. Dazu kommt Profilreich. Jeder Aktive auf Geistreich hat eine eigene Profilseite, wo er oder sie sich vorstellen kann und wo wir in den Austausch miteinander treten können. Geistreich ist nicht nur ein Ort, wo man seine Projekte vorstellen kann, sondern ein Ort zum Mitdenken und Mitreden. Man kann anderen Rückmeldungen geben und nachfragen. Dazu ist es nötig, sich erstmal neu zu registrieren, damit man einen Namen hat auf Geistreich, der neben den eigenen Beiträgen stehen kann. Dazu gehen Sie auf dieses Feld jetzt dabei sein. Sie müssen dann einige Daten eingeben und bekommen eine E-Mail mit einer Bestätigung. Und diese Bestätigung klicken Sie bitte in der E-Mail. Damit das geschehen kann, müssen Sie ein sogenanntes Capture eintippen. Das sehen Sie am unteren Rand der Seite. Sie können sich dieses Capture auch vorlesen lassen. Dann schicken Sie die Registrierung ab und erhalten die E-Mail. Danach bekommen Sie eine Bestätigungs-E-Mail und können dann am oberen Rand auf das Wort Anmelden gehen und dann klappt so ein kleines Feld aus, wo Sie E-Mail und Kennwort eingeben, so wie Sie es hier sehen. Sie haben dann weitere Möglichkeiten, sich auszutauschen. Sie können zum Beispiel in Ideenreich auf eine Frage antworten oder dort eine Idee abgeben. Sie können in Erfahrungsreich Bewertungen verteilen mit den Sternen. Damit können Sie einen Beitrag loben, indem Sie Sterne verschenken. Sie können mit der Maus auf den Namen des Autoren oder der Autorin gehen und sich dessen Profil anzeigen lassen. Sie können ihn oder sie in eine Kontaktliste aufnehmen oder eine Nachricht versenden. Sie können außerdem in Erfahrungsreich ganz am Ende der Seite eines Beitrages einen Diskussionsbeitrag anfügen. Sie können Rückfragen stellen oder sich bedanken. Dazu klappt dann ein Feld aus, das Sie ausfüllen können und dann gehen Sie auf den Knopf Abschicken. Diese Funktionen sind auch in Wissensreich vorhanden. Zusätzlich gibt es dort aber die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben. Ein Kommentar ist im Unterschied zu einem Diskussionsbeitrag an einen bestimmten Satz oder einen Satzteil geknüpft. Sie kennen das vielleicht aus Word, man kann einen Satzteil kommentieren, indem man diesen markiert und dann in einem Kasten am Rand schreibt. Wir haben das hier einmal vorgemacht. Tauffest, einen unkomplizierteren Rahmen für die Taufe, ist der Satzteil, der markiert wird, und am Rand kommt dann eine Rückfrage. Diese Rückfrage können Sie selber aktiv eintippen. Die Profilseite kann man ebenfalls nur sehen, wenn man angemeldet ist, sonst sind diese Daten geschützt. Auf Geistreich kann man ebenfalls aktiv werden, das heißt, man kann vom Leser zum Autoren, von der Leserin zur Autorin werden. Das ist ja eben schon in gewisser Weise geschehen. Man kann aber auch ganz neue Diskussionsstränge und ganz neue Artikel beginnen. Das wollen wir Ihnen nun zeigen. Das ist zunächst in Ideenreich, dem Diskussionsforum also, die Möglichkeit, eine neue Frage oder neue Idee abzuschicken. Dann ist es in Erfahrungsreich, also der Sammlung von Beispielen guter Praxis, die Möglichkeit, ein neues Beispiel guter Praxis anzulegen und dort auch ein Foto zuzuordnen. Und schließlich in Wissensreich, mit der Symbolfarbe Blau, dem Lexikon kirchlichen Erfahrungswissens, ebenfalls die Möglichkeit, einen neuen Artikel anzulegen. Schließlich haben Sie wiederum auf Profilreich die Möglichkeit, Kontakte zu pflegen oder eine Nachricht zu verschicken. Jedem Beispiel guter Praxis und jeder Person kann auch eine Institution oder Gemeinde zugeordnet werden. So eine Gemeindeseite oder Institutionenseite sieht dann etwa so aus. Wir möchten Sie also einladen, sich an Geistreich nicht nur lesend, sondern aktiv zu beteiligen. Geistreich lebt von Ihren Beiträgen. Wir möchten Sie einladen, sich mit anderen zu vernetzen, sich auszutauschen und einfach mal ein Projekt mitzunehmen in die Kirchenvorstandssitzung oder in Ihre gemeindliche Praxis. Wir möchten Sie einladen, sich bei anderen zu bedanken, Feedback zu geben oder auch uns als Entwicklern Feedback zu geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.